nicht all für ein Jahr, dat wie so weit gehen würden. Se alte Sohn, keiner ihn wohl davon hören. Wollen uns nicht glauben, so'n Träumkopf traut man doch nichts tun. Wir haben uns immer wert, wir haben die Kraft zur Sohn. Wir wollen nicht abgeben, wollen immer wieder gehen. Komm wieder aus, wer hält wie du von uns reif. Wir segeln weit, weit an Ende von der Welt. Nur hör Gott zu, was du late you vertellt. Wir segeln weit, weit an Ende von der Welt. Doch nichts, was uns noch hält. Ich weit auf Gumbad Chase, jo dusen Mol und mehr. Versöchten wieder, so schwor er dennoch wer. Bin an den Dach, wie von ein Weg, wo's weg dat galt. Glaubt kein Wort von den Dorn, der sech dat kann nicht gehn. War du passiert, wie blieb bi unser Plan? Wie wird allang, der Kobold ohne Daud uns weh. Für ein Jahr, dat wie mit hierher komm. Nur kick uns an hier, sind immer noch to so. Wie hilf nicht ab, wie schot nur auch dich an Silvich.